statt das, anstatt das, sie zu Hause bleiben und im warmen Bett. Brauchen Sie Spaß, brauchen Sie Spaß, grad als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über so hoch. Das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Anstatt dass sie was täten, was nen Sinn hat und nen Zweck. Machen Sie Spaß, machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was nimmt denn der Mond über so hoch? Wo bleibt denn ihr Verdammter, fühlst du mein Herz schlagen Text? Wo ist denn das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny? Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Tief im Herzen Sohos feierte der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Wenn jemand hier ist. Na? Ist jemand da? Kein Mensch. Hier können wir ruhig unsere Hochzeit feiern. Aber das ist doch ein Pferdestall. Setz dich einstweilen auf die Krippe, Polly. In diesem Pferdestall findet heute meine Hochzeit mit Fräulein Polly Peachum statt, die mir aus Liebe gefolgt ist, um ein weiteres Leben mit mir zu teilen. Viele Leute in London werden sagen, dass es das Kühnste ist, was du bis heute unternommen hast, dass du Herrn Peachums einziges Kind aus seinem Hause gelockt hast. Wer ist Herr Peachum? Er selber wird sagen, dass er der ärmste Mann in London sei. Aber hier kannst du doch nicht unsere Hochzeit feiern wollen. Das ist doch ein ganz gewöhnlicher Pferdestall. Hier kannst du doch den Herrn Pfarrer nicht herbitten. Noch dazu gehört er nicht mal uns. Wir sollten wirklich nicht mit einem Einbruch unser neues Leben beginnen, Mac. Das ist doch der schönste Tag unseres Lebens. Liebes Kind, es wird alles geschehen, wie du es wünschest. Du sollst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Ha, die Einrichtung wird eben auch schon gebracht. Ja, da kommen die Möbel. Die Schund. Glückwunsch. Bündel Street 14 war erneut im ersten Stock. Wir mussten sie erst ausräuchern. Glückwunsch. Am Strand ging ein Konstabler hops. Dilettanten. Wir haben getan, was wir konnten, aber drei Leute in West End waren nicht zu retten. Glückwunsch! Dilettanten und Pfuscher. Ein älterer Herr hat etwas abbekommen. Glückwunsch! Meine Direktive lautete, Blutvergießen zu vermeiden. Mir wird wieder ganz schlecht, wenn ich daran denke. Ihr werdet nie Geschäftsleute werden! Kannibalen! Keine Geschäftsleute. Glückwunsch. Das Cembalo, meine Dame, gehörte noch vor einer halben Stunde der Herzogin von Somersetshire. Was sind das für Möbel? Wie gefallen dir die Möbel, Polly? Die vielen armen Leute wegen der paar Möbel. Und was für Möbel? Schund! Du hast ganz recht, wenn du dich ärgerst. Ein Rosenholz-Cembalo und dann ein Renaissance-Sofa. Ach. Das ist unverzeihlich. Wo sind denn überhaupt die anderen Stühle? Also, nur nicht denken, wenn ich mal Hochzeit feiere. Und wie oft kommt das schon vor? Aber Mäkel, halt die Fresse, Trauerweide! Wie oft kommt das schon vor, sage ich, dass ich euch schon was überlasse? Da macht ihr meine Frau von Anfang an unglücklich. Ach, Mac, hoffentlich kommt wenigstens der Pfarrer nicht. Natürlich, wir haben ihm den Weg ganz genau beschrieben. Gnädige Frau, wenn noch einige Ausstattungsstücke fehlen sollten, wollen wir eben noch einmal... Ein Rosenholz-Cembalo und keine Stühle! Was sagst du dazu als Braut, Das ist wirklich nicht das Schlimmste. Zwei Stühle und ein Sofa. Und das Brautpaar setzt sich auf den Boden. Ja, das wäre sowas. Diesem Cembalo die Beine absägen. Los. Los!